Hallo, grüß Gott und startfrei zur zweiten Runde von unserem großen Podcast-Duell. Heute dabei das Team Das Ach, Philipp und Jürgen. Hallo! Hallo! Sie werden heute herausgefordert vom Team Luft nach oben, Stefan und Johannes. Hallo! Hi! Und herzlich willkommen. Und hier bin auch ich, Rebecca Werner Schulze Erdl Görmann, aber ihr dürft auch gerne einfach Becky sagen. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid zum zweiten Teil von unserem großen Podcast-Duell. Wenn ihr jetzt, ihr Hörenden da draußen, denkt, zweiter Teil und ihr kennt den ersten Teil noch nicht, dann verweise ich euch gerne an den Podcast-Feed von Luft nach oben. Ja, der Podcast heißt so. Da könnt ihr das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams hören und das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ihr müsst den auch nicht abonnieren. Doch. Solltet aber. Heute geht es jetzt hier darum, wer sich als das Team erweist, das seine Hörenden am besten einschätzen kann. Und da würde ich sagen, wir schauen uns jetzt als erstes mal die Gastgeber an. Philipp, du als Teamkapitän, ihr wart ja das letzte Mal zum ersten Mal dabei. Fühlt ihr euch jetzt besser gewappnet, wo ihr einmal wisst, wie alles läuft? Ja klar, also nach der Runde gar kein Thema mehr. Also, wäre gelacht, wenn das nichts werden würde. Jürgen, gab's Fanpost oder sowas seit dem letzten Mal? Ich war so damit beschäftigt, die Regeln zu studieren. Ich konnte noch nicht in den Briefkasten gucken. Na, dann ist ja ein Glück, dass ich die Regeln gleich nochmal erklären werde in diesem Podcast. Ja, dann würde ich sagen, mach doch den anderen nochmal so eine richtige Kampfansage. Haha, ich bin Philipp. Und wenn ich ein Buchstabe wäre, dann wäre ich ein kleines Vieh. Ich weiß auch nicht warum. Okay, ihr wollt Applaus nach den Einzelnen, ne? Jürgen, dein Einsatz! Ach so, ich dachte, ich kriege auch nochmal eine Musik. Hallo, nein. Ich bin Jürgen, ich verpasse gerne meinen Einsatz und mein Spirit Animal ist Konrad Duden. Das Team von Das Ach. Ja, dann kommen wir mal zu Luft nach oben. Johannes, ihr seid ja jetzt schon erfahrene Podcast-Duellisten. Wird es euch langsam langweilig? Ja, so ein bisschen, ne? Aber im Grunde genommen macht es immer wieder Freude und gerade wenn wir hier zu Gast sein können bei Das Ach. Stefan, was ist diesmal eure Strategie? Bleibt ihr beim Alten oder habt ihr euch neue Kniffe bereitgelegt? Ja, wir waren vorher im Trainingslager, haben so Judo und Jiu-Jitsu und so und ganz viele Griffe gelernt und ich glaube, wir machen die fertig. Also, ich bin gute Dinge. Ja, dann passt das ja ganz gut. Dann würde ich auch euch bitten, euch nochmal mit euren Kampfansagen vorzustellen. Bitteschön. Hallo, ich bin der Johannes und ich muss nicht immer gewinnen. Hauptsache, die anderen verlieren. Hallo, ich bin der Stefan und trinke gerne Tee. Heute reiße ich dem Ach die Arme aus und prügel euch damit grün und blau, dann nehme ich einen rostigen Löffel. Stefan. Und dann nehme ich eure Stefan, Köpfe und ist gut jetzt. Okay. Ja. Das Team von Luft nach oben, liebe Hörenden. Ja, bevor wir so richtig einsteigen. Den Löffel vorher desinfizieren. Nein, bevor wir richtig einsteigen, müssen wir erst nochmal die Regeln erklären, damit wir uns auch alle einig sind, worüber wir reden und alle Hörenden auf dem gleichen Stand sind. Also, wir spielen heute das große Podcast-Duell. Am Anfang jeder Runde kommt aus beiden Podcasts eine Person zu mir nach vorne und bei der Frage, die ich dann stelle, werden die Antworten gesucht, die die meisten von den 100 zuvor Befragten Das Ach und Luft nach oben HörerInnen genannt haben. Das ist eine Buzzer-Runde. Wer zuerst seinen Buzzer haut, darf die Frage beantworten. Das könnt ihr auch schon machen, während ich die Frage stelle, ist aber natürlich ein Risiko, denn ich würde dann aufhören, sie vorzulesen und ihr hört das Ende der Frage nicht. Wenn der Kandidat die Top-Antwort nennt, spielt sein Podcast diese Runde. Wenn nicht, darf der andere Kandidat ebenfalls antworten, um eine bessere Antwort abzugeben. Wurde diese häufiger gegeben, darf sein Podcast die Runde spielen. Schafft es keiner, eine richtige Antwort zu nennen, geht die Frage an die nächste Person in Podcast 1 und so weiter. Im weiteren Verlauf der Runde gilt es dann, die anderen Antworten auf unserem Scoreboard zu finden. Dabei wird die spielende Gruppe immer abwechselnd befragt. Absprachen, Hinweise, das ist alles strengstens verboten und Schummeln wird von mir mit Punktabzug bestraft. Ja, also ich möchte das hier nochmal festhalten. Genau, die jeweilige Anzahl der geratenen Antworten werden dann als Punkte addiert. Bei 3 falschen Antworten, falsche Antworten klingen übrigens so. Bei 3 falschen Antworten kommt die andere Gruppe ans Ratepult und hat die Chance, mit nur einer richtigen Antwort alle bisher abspielten Punkte zu stehlen. Sie haben dann 30 Sekunden Beratungszeit und anschließend gibt der Teamkapitän die verbindliche Antwort ab. Wir spielen jetzt 4 solcher Runden mit unterschiedlich vielen Antworten und unterschiedlichen Verdopplungen und Verdreifachungen. Das sage ich dann alles nochmal an. Und wer am Ende der 4 Runden führt, kommt ins Finale. Soweit alles verstanden. Ich habe da noch so eine Liste mit Rückfragen, aber die würde ich vielleicht dann per E-Mail. Jürgen, haben die wieder was mit Gedanken und Gefühlen zu tun? Wahrscheinlich. Ich schicke dir gerne mein Dokument. Ich würde behaupten, alle Halbgefährt sind an der richtigen Stelle gesetzt. Boah, das ist eine mutige Ansage. Doch, der Becky traue ich das zu. Ja, wenn dann Becky, aber es ist gewagt. Für alle, die jetzt an dieser Stelle abschalten wollen. Nein, das hier ist kein Grammatik-Podcast, kein Lektorats-Podcast, kein Sprach-Podcast. Hier geht's ums Raten und damit wollen wir jetzt beginnen. Deshalb sage ich startfrei zu Runde 1. Dann bitte ich mal die Kapitäne zu mir nach vorne an den Buzzer. Philipp, Johannes. So, Handreichen, ja. Was auch immer dieses Geräusch gerade aussagen sollte, ich will es nicht wissen. Ihr sollt diesmal die 6 häufigsten Antworten finden. Und dabei spielen wir um die einfache Punktzahl. Ihr kennt mein Kommando, los geht's. 100, das Ach und Luft nach oben, HörerInnen, haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das man im Auto hat. Johannes, du warst am schnellsten. Was sagst du? Ein Radio, ein Autoradio. Ein Radio. Oh. Ist leider nicht unter den Top 6 Antworten. Okay. Philipp, wenn du jetzt eine Antwort nennst, die auf unserem Scoreboard auftaucht, dann spielt ihr die Runde. Ja. Weil ich jetzt mich einfach mal in die Lage unserer geschätzten Hörenden reinversetze, die ich alle sehr schätze, denke ich mir, das sind alles sehr gebildete, anständige Leute, die bei sowas sagen, was sie im Auto haben, Sex. Okay, Philipp sagt, Sex. Ist leider nicht auf dem Scoreboard. Das bedeutet, wir gehen wieder zurück zum Team Luft nach oben. Stefan, du hast die Chance, die Runde zu euch zu holen. Etwas, das man im Auto hat. Ja, eine Parkuhr hat, glaube ich, jeder so dabei. Eine Parkuhr. Mit 16 Punkten die zweite Antwort auf unserem Scoreboard. Das heißt, Jürgen, du hast die Chance, wenn du die Top-Antwort nennst, die Runde noch zu euch zu holen. Ich lasse mich nicht von Philipp auf das Niveau runterziehen. Ich sage das Lenkrad. Ein Lenkrad. Ein Lenkrad? Nicht unter den Top 6 Antworten. Das bedeutet, Team Luft nach oben spielt die erste Runde. Ich komme zu euch rüber und da Stefan ja gerade schon dran war, bin ich wieder bei Johannes. Johannes, nennen Sie etwas, das man im Auto hat? Verbandskasten? Ein Verbandskasten? 20 Punkte, Top-Antwort. Stefan, weiter geht's. Also ich habe immer Kleingeld, so für einen Einkaufswagen, ne? Oder so Chips oder sowas, also die Einkaufswagen-Chips. Einkaufswagen-Chips/Kleingeld? Ich unter den Top-Antworten. Das erste Kreuz bei euch. Johannes, hast du noch was? Dann 4 Lücken sind noch. Kaugummis. Kaugummis? Bonbons. 12 abgegebene Antworten auf Platz 5. Sehr schön. Damit noch 3 Lücken auf dem Scoreboard. Stefan. Ein Eiskratzer. So, zum Scheiben freimachen. Ein Eiskratzer. Nicht dabei. Zweites Kreuz auf unserem Board. Das heißt, Team Das Ach kann sich schon mal bereit machen, um gleich vielleicht die Punkte zu stehlen. Johannes, fällt dir noch was ein? Etwas, das man im Auto hat? Navigationssystem. Ein Navigationssystem? Nicht unter den Top-Antworten. Becky. Das heißt, das sind eure Hörer. Mich ärgert sowas meine. Als. Mehr also, so. Ich komme rüber zu euch, das Ach. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Beratungszeit. Danach will ich von Teamkapitän Philipp eine Antwort hören. Und Beratungszeit startet jetzt. Also ich würde sagen, eine Maske. Die Leute sind rücksichtsvoll und schlau. Ich sage Sitze, Drogen oder ein Warndreieck. Warndreieck gehört, finde ich, so ins Auto schon mit rein. Gute Frage. Ich glaube. Was anderes kann es nicht sein. Ja, die Antwort ist ja, aber ich glaube, das haben die Leute zu bewusst schon implizit mit drin. Ich glaube, Maske ist bewusster. Und das ist schon eine sehr moderne Antwort. Ja, ist es. Teamkapitän Philipp, was wählst du aus euren Beratungen? Was sagt etwas, das man im Auto hat? Ja, ich glaube an das Gute bei uns von den Leuten und sag, sie haben eine Maske dabei. Nachdem keiner Sex gesagt hat, glaubst du an das Gute von den Leuten? Ja, ich revidiere das jetzt alles. Eine Maske? Ja. Auf Platz 6 mit 9 abgegebenen Antworten. Puh. Das bedeutet, ihr habt 57 Punkte in Runde 1 heute erspielt, liebes Team. Das Ach. Ich entschuldige mich in aller Maßnahme bei unseren Hörenden und vor allem bei uns. Wir haben die Punkte da zusammen geholt. Wie war der Punktestand nochmal? 57 zu 0. Okay. Zu 0. Ja, für gut, das ist ja die erste Runde, ne? Wir müssen noch zwei Sachen auflösen: das Infektionsmittel und das Ersatzrad. Auf Platz 4, das Warndreieck mit 12 Jürgen, Antworten. Ich entschuldige mich bei dir. Ich wusste und die Antwort. Auf Platz 3, die Warnweste mit 14 Antworten. Ihr habt wirklich sehr vorbildliche Hörende, muss ich sagen. Oh, sehr gut. Also, wo sind die Drogen? Wo ist der Sex? Es gibt natürlich auch Leute, die Pfandflaschen im Auto haben oder Falträder. Alkohol. Pistolen im Handschuhfach, ich weiß nicht so genau, wer das geantwortet hat. Fahrzeugschein. Treuekarte vom Dönerladen, ja, also Dinge, die man im Auto hat, ist ja klar. Übrigens, Maske ist mittlerweile auch Pflicht, nur dass ich glaube, man muss 2 oder 3 Masken mittlerweile. Da bist du auf dem Holzweg, ist zwar beschlossen, aber noch nicht komplett verabschiedet. Ach so, ist noch nicht kommt verabschiedet. Aber bald. Aber wer weiß, wann der Podcast hier zu hören ist. Richtig. Ja. You heard it here Corona, first. Was ist Corona? Nicht. Ich würde sagen, wir verlassen das Auto und begeben uns zu Runde 2. Stefan, du schaffst es. Danke. Jürgen, mach einfach. Jürgen, Stefan, ich hole euch schon mal zu mir nach vorne. Ihr sollt in dieser Runde die 5 häufigsten Antworten finden. Und gespielt wird wieder um die einfache Punktzahl. 100, das Ach und Luft nach oben, HörerInnen, haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das einhändig besser klappt als zweihändig? Jürgen hat zuerst gebuzzert. Ich hab meinen Ton schon wieder gehört. Ja, weil der andere ein bisschen leiser ist, deshalb. Aber wir wissen ja hier aus sicherer Quelle, Jürgen hat zuerst gebuzzert. Deshalb darfst du zuerst versuchen, die Top-Antwort also zu geben. Also ja, wir sind ja in unserem Feed, deswegen ist die Gefahr, dass wir jetzt in der komischen Ecke landen, nicht so groß. Aber ich sag masturbieren. Masturbieren? Auf Platz 2 mit 18 abgegebenen Antworten. Ich tippe, das sind einfach eher Männer, die das geantwortet haben. Das heißt aber, Stefan hat die Chance noch zu schlagen mit der Top-Antwort und die Runde zu euch zur Luft nach oben zu holen. Stefan, ja, was würdest du sagen? Etwas, das einhändig besser klappt als zweihändig. Ich habe keinen blassen Schimmer. Einhändig, was mache ich denn einhändig? Nicht klatschen, aber Was, das ist die Antwort? Nicht klatschen. Nicht klatschen ist nicht auf unserem Scoreboard dabei. Damit spielt das Team diese Runde. Ich komme zu euch rüber. Oh Mann, ey. Entschuldige, Philipp. Johannes. Philipp. Nenn doch du auch mal etwas, das einhändig besser klappt als zweihändig. Bandit sein. Bandit wow. sein. Das Kreuz gönne ich dir. Das ist leider ein Kreuz. Das war's wert. Das war's wert, ja. Definitiv. Entschuldigung. Ich bin kurz aus meiner Rolle gefallen. Entschuldigung. Also. Ich wollte sagen, in Secondhand-Laden gehen. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Ja. Okay, das war ein Kreuz fürs Team Das Ach. Jürgen, du kannst eure Ehre jetzt hochhalten und noch etwas nennen, was wirklich auf dem Scoreboard auftaucht. Ja, ich habe schon hier auch noch einen gewissen Ehrgeiz. Ich sag Popeln. Popeln? Auf Platz 3 mit 14 abgegebenen Antworten. Was ist denn bitte auf Platz 1? Philipp. Trainieren, also sowas wie Gewichte heben und ähnliches. Trainieren, Gewichte heben. Ein Kreuz auf eurem Konto. Und damit können sich Team Luft nach oben schon mal bereit machen. Vielleicht habt ihr gleich die Chance zu stehlen. Jürgen, fällt dir noch was ein? Auf dem Fahrrad eine Richtungsänderung anzeigen. Auf dem Fahrrad eine Richtungsänderung anzeigen. Ist nicht dabei, leider. Damit komme ich rüber zum Team Luft nach oben und ihr habt die Chance, die bestehenden 32 Punkte zu stehlen. Ihr habt jetzt 30 Sekunden, um euch etwas zu überlegen, das einhändig besser klappt als zweihändig ab jetzt. Eine Ohrfeige geben. Also, ich habe wenig Ahnung. Dein Klatschen würde ich eventuell tatsächlich noch probieren. Kochlöffel schwingen, am Handy spielen, keine Ahnung. Beins passt irgendwie nicht so. Ja, am Handy surfen finde ich auch nicht so schlecht. Aber eine Ohrfeige wäre zweihändig ziemlich doof. Das stimmt. Also, kommt da jemand drauf? Weiß ich nicht. Bier trinken. Was machst du? Bier, einarmiges Reißen, ja. Zeit ist um. Absurd. Teamkapitän Johannes, du darfst dir jetzt eine Antwort auswählen nach eurem Was war das Erste, was der Stefan gesagt hat? Nenne etwas, das einhändig besser klappt als zweihändig. Dann sage ich, verdammt, ich habe es vergessen, am Handy spielen. Am Handy spielen? Ist nicht dabei und damit bleiben die 32 Punkte beim Team Das Ach. Was hattest du gesagt, Stefan? Ohrfeige. Da hast du mal mit einem Hand gewonnen. Da ist ja einiges offen geblieben auf diesem Scoreboard. Schauen wir doch mal, was eure Hörenden gesagt haben. Auf Platz 5 Zähne putzen. Auf Platz 4 Also bei den, wenn man nicht die dritten hat. Auf Platz 4 trinken und die Top-Antwort auf Platz 1 schreiben. Tatsächlich gibt es scheinbar Hörende von euch, die mit der Hand noch schreiben und nicht tippend unterwegs sind. Also es gab natürlich auch noch viele andere schöne Antworten, die ihr jetzt gar nicht diskutiert habt. Handy schreiben. Ich hätte auch dich hören sollen, Johannes, mit dem Trinken. Eine Schere bedienen fand ich noch schön. Dart spielen. Mit beiden Händen. Oder, also absolut, also interessiert mich auch wieder, wer das geantwortet hat, die künstliche Befruchtung einer Kuh. Geht wohl auch einhändig besser. Geburtshilfe bei einer Kuh, ja, das haben wir nicht. Ja. Das hätten wir kommen sehen müssen. Damit haben wir einen Punktestand nach zwei Runden. 89 Punkte für das Ach und 0 Punkte für Luft nach oben. Ja, wir und reißen das noch rum. Wir gehen somit rüber zu Runde 3. Und spielen hier gemeinsam um die doppelte Punktzahl. Um die doppelte Punktzahl. Ihr sollt in dieser Runde die 4 häufigsten Antworten finden, Johannes und Philipp. Mhm. Und die Frage lautet, 100 das Ach und Luft nach oben HörerInnen haben wir gefragt, nennen Sie etwas, das man Weihnachten isst. Johannes war schneller. Johannes, was isst man Weihnachten? Lebkuchen. Lebkuchen? Das ist die Top-Antwort mit 26 abgegebenen Antworten. Also Lebkuchen, Plätzchen, sowas habe ich zusammengefasst. Also das braucht ihr nicht nochmal sagen. Also auch Plätzchen, Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine, steckt alles schon mit drin. Genau, das heißt aber, ihr spielt die Runde Luft nach oben. Ich komme zu euch rüber. Und Stefan, du darfst als nächstes versuchen, eine der 3 übrigen Antworten zu finden. Etwas, das man Weihnachten isst. Ich würde sagen Gänsebraten. Gänsebraten? Ja, das ist auf Platz 2 mit 21 Antworten. Johannes, wir suchen noch Platz 3 und 4. Kartoffelsalat und Würstchen. Oh, sehr gut. Kartoffelsalat und Würstchen. Auf Platz 3 mit 14 abgegebenen Antworten. Noch kein Kreuz und ihr sucht nur noch eine Lücke, nämlich Platz 4 mit, wer ist jetzt dran? Johannes, ne? Stefan. Ich bin dran. Ja. Stefan, etwas, das man Weihnachten isst. Ja, ich würde sagen zu viel. Zu viel? Leider nicht dabei unter den Top 4 Antworten. Ein Kreuz für dich. Johannes. Würde unter Braten auch die Gans zählen an sich? Also alles mit Gans habe ich zusammengefasst. Alles klar. Dann Klöße. Klöße? Nicht dabei und das zweite Kreuz. Macht euch schon mal bereit. Vielleicht könnt ihr gleich diese vielen Punkte stehlen, die hier gerade auf dem Tisch liegen. Aber Stefan, du hast noch eine Chance. Ja. Hast du unter Gans auch Entenbraten zusammengefasst? Nee. Dann nehme ich Ente. Ente? Mhm. Nicht unter den Top 4 Antworten leider dabei. Das bedeutet, Jürgen, Philipp, ihr habt die Chance zu stehlen, die bisher erspielten Punkte und habt jetzt 30 Sekunden Beratungszeit. Das machen die nicht, die sind fair. Also entweder Stollen. Unsere Hörer, die würden den Fehler nicht machen, aber bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Ich würde sagen, froh und munter. Okay, ich würde auf Karpfen tippen oder einen Fisch. Karpfen. Oder Stollen. Ja, die Frage, Stollen ist halt die Frage, ob das Stollen schon bei Plätzchen schon mit drin. Ja, Stollen wäre auch mein erster Gedanke. Das wäre schon meine Top-Antwort gewesen eigentlich. Ja, Stollen. Da müsste man Becky fragen. Aber sonst, den Karpfen? Plan B. Ja, guter Plan. Plan K. Zeit ist abgelaufen. Ja. Becky, dann an dich die Frage. Wäre der Stollen bei Süßwaren bei den Plätzchen mit drin? Weil wenn nein, dann würde ich den Stollen nehmen. Okay, dann entscheiden wir uns, wie ihr schon gehört habt, für den Karpfen bzw. den Fisch zu Weihnachten. Fisch oder Karpfen? Niemals. Yes. Nicht auf Platz 4 der Antworten. Das heißt, die 122 Punkte bleiben beim Team Luft sauber. Nach oben. Ja, das gehört der Hawaii-Toast natürlich. Ich löse sehr gerne für euch auf, was auf Platz 4 steht. Ich weiß nicht, ob das regional ist oder vielleicht Generationssache. Auf Platz 4 Raclette. Was? Ja. Fondue. Also ich, na, wahrscheinlich ich die Familien, als, die es nicht Silvester essen, essen es vielleicht Weihnachten. Genau, genau. Und ich kenne das auch tatsächlich manches Mal zu Heiligabend, gerade wenn da irgendwie die Kinder dabei sind, dass es so ein Essen ist, was die Zeit überbrückt bis zur Bescherung. Und warum hast du es nicht gesagt? Ja, eben. Weil ich es inzwischen mehr mit Silvester verbinde. Ah. Und ich einfach zu blöd war. Ich würde mich einfach freuen, wenn die Person, die geantwortet hat, den alten Mistelzweig, wenn die sich nochmal meldet, ob es ihr gut geht, das würde mir, also da würde ich mich freuen. Ich frage mich dann, ob dann, wenn sich zwei Personen unter der Person treffen, ob die sich dann küssen müssen. Gegenseitig essen. Oh. Küssen oder kotzen. Ja. Ich warte noch auf die Weihnachtsgurke, Becky. Die war nicht unter den Top-Antworten, ja. Auch nicht so, also viele Fleischsorten und sowas wie Klöße und Knödel kamen noch. Zu viel kam tatsächlich auch, aber nicht unter den Top-Antworten, ja. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Punktestand von 89 für das Ach und 122 yes. für Luft nach oben. Sehr schön. Wow. Und begeben uns damit rüber in Runde 4, in der noch alles möglich ist. Denn wir spielen jetzt um die dreifache Punktzahl. Stefan, Jürgen, ja. Ihr sollt in dieser letzten Runde die drei häufigsten Antworten finden. 100. Jürgen, ich würde dir sonst sagen, ich glaube an dich, aber ich gebe die gleich alle drei dann. Wenn Becky das so betont, dann ich gebe gleich alle drei. 100. Das Ach und Luft nach oben, HörerInnen, haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das man beim ersten Date nicht sagt. Jürgen, du hast zuerst gebuzzert. Deine Mutter ist hübscher als du. Deine Mutter ist, ich finde es total angemessen. Nicht unter den Top-Antworten. Jürgen, du bist unromantisch. Komisch eigentlich. Das ist so, was man nicht sagt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man halt die Mutter noch nicht beim ersten Date. Ja. Naja, Stefan, etwas, das man beim ersten Date nicht sagt. Ja, ich liebe dich, sagt man nicht beim ersten Date. Ich liebe dich. Das ist die Top-Antwort yes. mit 41 Punkten. Und wir gehen rüber zu euch, um die Runde zu spielen. Johannes, noch zwei Lücken sind zu füllen. Nennen Sie etwas, das man beim ersten Date nicht sagt. Heiratspläne schmieden. Heiratspläne schmieden? Nicht unter den Top-Antworten dabei und das erste Kreuz bei euch. Aber das macht nichts, ihr habt ja noch Chancen. Stefan? Ja, also ich versuche mir gerade vorzustellen, ich würde dich daten, Becky, und dann, was würde ich nicht sagen, damit du nicht davonrennst? Ich würde nicht sagen, dass du hässlich bist. Du bist hässlich? Ist nicht unter den Top-Antworten dabei. Zwei Lücken sind noch zu füllen. Johannes. Ich probiere es nochmal so abstrakt mit über die Ex oder den Ex sprechen. Oh. Ja. Über die Ex oder den Ex sprechen ist auf Platz 2 mit 35 abgegebenen Antworten. Jetzt habt ihr noch eine Chance auf die dritte Lücke. Stefan. Mhm. Also nach Sex fragen, ne? Oder so ficken oder so, ne? So in diese Richtung. Stefan sagt ficken. Ist nicht unter den Aber das war's wert, Antworten. Dich das hören zu sagen, Fall. Das war's wert. Das war es auf jeden Fall wert. Das bedeutet, jetzt haben Jürgen und Philipp die Chance, nicht nur die Punkte, die schon auf dem Scoreboard stehen, sondern auch die, die noch hinter dem versteckten Begriff liegen, zu stehlen. Ihr habt würde wieder 30 Sekunden, Jürgen und Philipp. Bitte beratet euch über die Frage, nennen Sie etwas, das man beim ersten Date nicht sagt. Zeit läuft. Magst du meinen Podcast hören? Oh, das ist gut. Zu dir oder zu mir? Hast du einen Bausparer? Sind die echt? Wow! Ja, aber kommst du zu mir oder zu dir? Ist ja eigentlich Sex. Das ist schon abgegolten, ja. Trägst du deine Haare immer so? Warst du beim Friseur? Nee, das ist zu positiv. Eher sowas wie so ein Erfahrungen. Welche Erfahrungen hast du schon? Das finde ich auch so super. In welchen Swingerclub gehst du am liebsten? Stopp! Ja. Zeit ist abgelaufen und Philipp, jetzt ist die große Möglichkeit, die alles entscheidende Frage, wer wird diese Runde mit nach Hause nehmen, wird jetzt damit entschieden, ob ihr diese Punkte klauen könnt. Okay, etwas, dann, das man beim ersten Date nicht sagt. Ich stehe hinter dir, außer du antwortest falsch. Wie immer. Vor dir. Dann würde ich dich fragen, Becky, kommst du mit zu mir, Schreckschicht zu dir, zum Thema Sex, beziehungsweise wie es so eloquent ausgedrückt wurde, mit Küken zählen würdest? Okay, ja, dann würde ich sagen, Erfahrungen in der Vergangenheit. Also so ein hast du schon mal, bist du schon mal, Punkt, Punkt, Punkt. Hast du schon mal, bist du schon mal? Ist nicht auf Platz 3 bei unseren Antworten und damit bleiben die 228 Punkte dieser Runde beim Team Luft. 228 Milliarden Punkte. Den Kinderwunsch und wie alt bist du, hätte ich noch gehabt. Warum sagst du sowas nicht? Ist auch alles nicht, unser Platz 3. Sind alles Sachen, die auch genannt wurden, so von euren Hörenden. Tatsächlich auf Platz 3 gelandet ist, ich bin verheiratet. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht? Aber ich wollte gerade sagen, aber ein bisschen weird eigentlich auch so ein, das verschweigt man lieber fürs Date. Also so, vielleicht möchten auch Hörenden auch sagen, dann sollte man keine Dates machen. Guter Punkt. Ich würde auch sagen, vielleicht gibt es auch so Poly-Beziehungen, wo es total okay ist, wenn jemand sagt, ich bin verheiratet. Man weiß es nicht. Ja, aber die dann Menschen sind ja unterschiedlich. Auch wirklich, dann müssten wir es, finde ich, aber auch gleich beim ersten Date klar machen. Würde ich auch sagen. 7 eurer Hörenden haben es jedenfalls auf diesen 3. Platz gehoben. Daran merkt ihr schon. Nicht verraten. Die sind so geliebt. Daran merkt ihr schon, dass die Antworten sich dann später sehr aufgesplittet haben bei dieser Frage, dass es jetzt nur 7 waren. Ja, das bedeutet, wir haben Finalisten, denn das Team Das Ach hat sich 89 Punkte erspielt. Und. Nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch. Und das Team Luft nach oben hat sich 350 Punkte erspielt. Wow, yeah. Danke. Cool. Das bedeutet, ihr seid im Finale, liebes Team Luft nach oben. Aufregend. Im Finale spielt ihr zwei jetzt nacheinander. Während der erste spielt, muss der andere in seine schalldichte Kabine gehen. Die erste Person bekommt dann von mir 5 Fragen gestellt innerhalb von 20 Sekunden und es gilt, wieder die häufigsten Antworten zu finden. Danach kommt die zweite Person und kriegt dieselben 5 Fragen gestellt, darf aber nicht dieselben Antworten geben. Deshalb hat diese Person dann 5 Sekunden mehr Zeit, also 25 Sekunden. Und die Zeit läuft immer erst dann, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Gewonnen habt ihr, wenn ihr es schafft, zusammen 200 Punkte zu erreichen. Ist das soweit klar? Ja, einigermaßen. Kannst du es nochmal erklären? Okay, da ja alles klar ist, wer von euch spielt zuerst? Ich. Der Stefan, okay. Ja. Der Stefan spielt zuerst. Okay, Johannes, dann bitte ich dich jetzt, die schalldichte Kabine zu betreten. Und Jürgen, dich würde ich wieder bitten, mitzuschreiben, ja? Okay. Stefan, du hast jetzt gleich 20 Sekunden, um mir möglichst natürlich die Top-Antworten auf 5 Fragen zu geben. Die erste abgegebene Antwort zählt immer. Und die Zeit geht erst los, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Was sind nochmal die Top-Antworten? Kannst du die nochmal kurz vorlesen? Schon ich starte. 100 Das Ach und Luft nach oben HörerInnen haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, mit dem man seine Partnerperson positiv überraschen kann? Blumenstrauß. Etwas, das man in der Brotdose der Kinder findet? Essensreste. Etwas, das man in der Landwirtschaft braucht? Traktor. Etwas, das man im Portemonnaie dabei hat. Geld. Etwas, das man außer dem Offensichtlichen auf der Toilette tut. Handy. Das lassen wir noch gelten. Das war noch im Rahmen der 20 Sekunden. Wie war's? Hast du das Gefühl gehabt, bist du gut durchgekommen? Waren es gute Antworten, die du gegeben hast? Ah, ich weiß es nicht so richtig. Also ich glaube, es sind so ein, zwei Top-Antworten dabei, aber schon knifflig. Ja. Schauen wir doch mal, was du so geantwortet hast und auf wie viele Punkte du kommst, die du Johannes für die zweite Runde mitbringen kannst. Die erste Frage war, nennen Sie etwas, mit dem man seine Partnerperson positiv überrascht? Du hast geantwortet, Blumen. Und Blumen haben außer dir geantwortet, 21 Personen, okay. 21 Punkte. Das ist doch nicht schlecht für den Anfang. Ja, klingt aber nicht nach Top-Antwort. Wenn das jetzt bei jeder Antwort kommt, dann wäre doch super. Hör dich die Hälfte, das stimmt. Etwas, das man in der Brotdose der Kinder findet, da hast du gesagt Essensreste. Und Essensreste haben gesagt 7 Personen. Boah, was? Das ist wahrscheinlich nicht die Top-Antwort, würde ich mal sagen. Aber vielleicht hat Johannes ja noch eine Chance. Also sie gleich bei meinen Kindern ist es so, da sind immer Essensreste drin. Gucken wir mal. Etwas, das man in der Landwirtschaft braucht. Da hast du gesagt Traktor. Und das haben außer dir gesagt 57 Personen. Boah. Yes. Wenn das nicht die das Top-Antwort ist. Das wird schwer ist, für Johannes, da noch eine gute Antwort. Ja. genau, etwas, das man im Portemonnaie dabei hat, wollte ich als nächstes von dir wissen. Und da hast du geantwortet, Geld. Und Geld haben gesagt, 24 Personen. Nur 24? Ja. Was haben denn die Leute im Portemonnaie? Oh, ich habe so viele verschiedene Antworten bei dieser Frage. Okay, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Die letzte Frage, die du noch auf die Schnelle beantworten musstest, war etwas, das man außer dem Offensichtlichen auf der Toilette tut. Vielen Dank auch an Kathi fürs Formulieren dieser Frage. Und deine Antwort war Handy. Ja, war ein bisschen Handy haben knapp. Gesagt, ja. 33 Personen. Oh, okay. Das ist doch ein ganz guter Start. Ja. Das macht 142 Punkte, die du Johannes mit auf den Weg gibst. Das nenne ich mal eine Reife Leistung. Sauber. Ja. Nicht schlecht. Dafür einen Applaus. Ach, danke, danke, danke, danke. Dann holen wir mal Johannes zurück aus seiner schalldichten Kabine. Johannes, bist du wieder da? Ja, wie war's? Wie war die Musik? Das ist ja unerträglich, hier abzuwarten. Das ist wirklich schlimm, das oder? Das ist wirklich schlimm, ja. Was denkst du, wie war er, dein Partner? Ich habe sehr viel Vertrauen in den Stefan. Bei unseren Spielen in unserem Podcast gewinnt er sehr häufig. Danke für diese Lüge. Das heißt, 80 Punkte wird er schon haben. So ein Arsch. Ich möchte einen anderen Spielpartner. Können wir nochmal die Teams mischen? So durchmischen beim nächsten Mal. Ja, aber dann bist du ja nicht im Finale. Ja gut, das stimmt auch. Tatsächlich kann ich dir mitteilen, dass dein Partner dir 142 Punkte gibt. Respekt, Stefan. Yes. Respekt. Okay, danke. Das bedeutet, dein Ziel ist 58 Punkte zu erreichen. Puh. Ja. Mit anderen Worten, also jetzt nicht abzuliefern, dann Das wäre ja, das war bitter. Aber oft die Top-Antwort bitter. Wahrscheinlich. Das heißt, mal gucken. Nicht so oft. Ja, wir werden sehen. Wie du ja sagst, ein Teil der Antworten ist jetzt schon weg. Deshalb hast du 5 Sekunden mehr Zeit, also 25 Sekunden. Und wenn du das Gleiche sagst, was Stefan gesagt hat, dann wirst du das hier hören. Was? Oh, ja. Und das bedeutet, dass du ganz schnell was anderes sagen musst. Mhm. Ansonsten zählt immer das Erste, was du gesagt hast und die Zeit geht wie ich immer erst los. Ich kann auch weiter sagen, oder? Du kannst auch weiter sagen. Ja, okay. Die Zeit geht wie immer erst los, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Bereit? Nicht wirklich, aber wir legen los. Alles klar. 100, das Ach und Luft nach oben, HörerInnen, haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, mit dem man seine Partnerperson positiv überraschen kann. Blumen. Auto. Etwas, das man in der Brotdose der Kinder findet. String Cheese. Etwas, das man in der Landwirtschaft braucht. Wacker. Etwas, das man im Portemonnaie dabei hat. Personalausweis. Etwas, das man außer dem Offensichtlichen auf der Toilette tut. Reinigen. Das war auf jeden Fall noch in der Zeit, wo oh du Gott. Gesagt hast. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das 58 Punkte sind. Ich glaube, das String Cheese auf jeden Fall. Naja, Käse. Ne? Das ist ja Käse. Ja. Da kommen wir gleich zu, wenn wir bei der Frage sind, würde ich sagen. Das war knifflig, oder? Das war echt knifflig. Aber danke an Kathi. Danke an Kathi, dass sie die Fragen gestellt hat. Auf jeden Fall. Auch fürs, also ich sagte es eben auch schon mal, als du noch nicht da warst, auch fürs Formulieren der schönen Frage, etwas, das man außer dem Offensichtlichen auf der Toilette tut. Ja, das stimmt. Vielen Dank, dass wir das nicht aussprechen mussten. Ja. Zähne putzen, verdammt. Ja, es gibt so viel. Die erste Frage war... ich habe versagt, Stefan. Etwas, nein. Etwas, mit dem man seine Partnerperson positiv überrascht. Und da wolltest du erst Blumen sagen, das hatte leider Stefan schon gesagt. Deine Antwort war dann Auto. Und Auto Geld hat wieder Johannes, dann klar. Auto haben außer dir gesagt, eine Person. Ja. Oh, wow, wow. Eine Person hat auch einen Schritt näher. Ja, also diese Frage, Leute, ihr glaubt nicht, was die Menschen geantwortet haben. Also ich muss mal kurz, also was für Beziehungen führt ihr so, dass es eine positive Überraschung für den Partner ist, wenn man Dinge im Haushalt macht? Also ich weiß nicht, ich würde eigentlich meinen, dass das ganz normal sein sollte. Also so Dinge wie aufräumen, putzen sind sehr oft gefallen. Top-Antwort wäre allerdings gewesen, kochen. Für die andere Person kochen, was einen netten Abend gestalten, vermute ich mal, dass das dahinter aber auch Standard, gemeint oder? War. Also ich hätte ja, gefragt, aber vielleicht weil ich das Lieblingsessen hätte, oder so. Ich hätte Corona-Test gesagt. Die Betonung auf positiv so. Oder Schwangerschaftstest. Ja. Tatsächlich hat das hat niemand geantwortet. Was? Niemand. Also Leute, wir müssen hinterher nochmal, wir müssen nochmal reden. Ja, aber also andere Dinge waren noch ein Ausflug, eine Massage, guten Sex. Diesmal, heute gibt's mal den guten Sex. Heute holen wir mal den guten Sex. Heute überrasche ich dich mal so richtig. Huch, jetzt bin ich baff. Mutti, schieb die Oma aus dem Zimmer. Heute gibt's guten Sex. Oh Gott. Etwas, das ich sehr mochte als Antwort, war ein Kleidungsstück wegschmeißen, das die andere Person hässlich findet. Oh ja. Hm. Das finde ich gut. Aus eigener Erfahrung. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ansonsten natürlich auch noch schön einen Candlelight-Döner oder gemeinsam eine Mincorrect-Show besuchen. Oh. Aber wie gesagt, sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten bei dieser Frage. Überrascht euch gerne ein bisschen öfter in euren Beziehungen. So, du hast einen Punkt erspielt und damit brauchst du noch 57 Punkte bei den verbleibenden vier. So alles noch drin, alles noch drin. Bei den verbleibenden vier. Es gab die Frage, etwas, das man in der Brotdose der Kinder findet. Da hast du geantwortet, String Cheese. Käse? Ist das so Käse am Stiel? Ja. Nee, das ist eigentlich Käse einfach, den man so wegpulen kann. Ist super beliebt mittlerweile bei Kindern, aber schreibt vielleicht nicht jeder. Mal gucken. Also ich nehme mal Käse. Ja. Käse-Snack. Käse sagten eine Person. Wow. Aber ich muss sagen, wenn ich kurz einhaken darf, ich habe die Frage irgendwie nicht so interpretiert wie die meisten wahrscheinlich, weil ich habe das Gefühl, wenn die Kinder heimkommen und du machst die Brotdose auf, was ist dann drin? Das war mein Gedanke. Es gibt, glaube ich, zwei Arten von Antworten. Kann ich euch also Stefan hat Schimmel. Ja gesagt, Reste, das war auf Platz 5. Platz 1 tatsächlich eben aus dem Auf habe ich es gehört, der Schimmel. Ja! Menschen, die Brotdosen, die man halt nach den Ferien wieder einsammelt und 6 Wochen nicht angeguckt wurden. Auf Platz 2 war Brot, auf Platz 3 Obst, auf Platz 4 Gemüse. Und dann haben wir noch unangetastetes Brot, also alles, was so übrig ist, aber nicht gegessen wurde. Also nicht Krümelreste, sondern, ne? Die Treuekarte vom Dönerladen. Ich erkenne ein Muster. Die Zahnspange, Kotze von anderen Kindern. Ja. Ich will die Geschichte nicht wissen. Okay. Was ich sehr schön fand, kleine Liebeszettelchen. Der Kevin hat mir schon wieder die Brotdose gekotzt. Das ist doof. Willst du mir die Brotdose kotzen? Ja, nein, vielleicht. Ja. War leider ja angekreuzt. Das gibt dann doppelte Punkte. Ja, also Johannes, du hast einen Punkt erspielt bei dieser Frage. Das bedeutet, du stehst bei 56. Du hast noch drei Fragen, um die 56 zu bekommen. Etwas, das man in der Landwirtschaft braucht, war die Frage. Der holen wir es nicht, Johannes. Und du hast gesagt Bagger und der Bodo mit dem Bagger. Bagger haben außer dir gesagt null Personen. Wenigstens einer. Jetzt nicht, aber wir auf dem Land wissen, man braucht Subventionen. Richtig, Platz 4. Subventionen auf Platz 4. Also Subventionen oder Europa, hatte jemand geantwortet. Das habe ich zusammengefasst. Europa ist ja schön. Genau, auf Platz 1 hatte Stefan genannt, der Traktor. Auf Platz 2 war Land oder Felder. Auf Platz 3 Dünger oder Gülle. Sehr kreativ fand ich einen Landwirt. Und mein Lieblingsgerät, das, glaube ich, von einem Experten oder einer Expertin genannt wurde, war eine Rübenrupfmaschine. Oder eine Ballenpresse. Was man hat so Ballenpresse braucht, ist nicht gefallen. Wir hatten noch einen Grubber, eine Egge, eine Sense, Mähdrescher. Also es sind noch Erntehelfer. Sind noch einige Sachen dabei gewesen. Johannes, du hast keinen Punkt bekommen in dieser Frage. Das heißt, wir stehen alles weiterhin bei 56. Ja, das 56. ist wie damals bei gegen Esel und Teddy. Da war es auch knapp. Etwas, das man im Portemonnaie dabei hat, war die Frage. Kondome, habe ich gesagt. Den Personalausweis. Und Personalausweis haben außer dir gesagt 26 Personen, Top-Antwort. Oh, nice. Was hattest Stefan du? Stefan hatte Geld. Es geht weiter mit EC-Karte, Fotos, Einkaufswagen, Chip, die ihr im Auto liegen habt, haben andere Leute scheinbar im Portemonnaie. Auch, Kundenkarten, sehr vorbildlich Organspendeausweis, nicht so vorbildlich Kondome. Leute, ihr wisst, Kondome im Portemonnaie, die gehen kaputt, wenn man die zu lange aber mit sich rumträgt. Aber wenn man die im Geldbeutel hat, dann ist man meistens Teenager und dann braucht man die meistens auch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ist die Frage, brauchst du es als Statussymbol oder für den eigentlichen Anwendungszweck? Dann auch etwas, das ich nicht geantwortet hätte an dieser Stelle, wenn ich das tatsächlich so hätte. Die PIN der EC getarnt als Telefonnummer. Sehr gute Idee. Kommt niemand drauf. Stand der Name dabei? Nee. Für den Fall, dass man ausgeraubt wird, Falschgeld. Ja. Dreimal um die Ecke gedacht, würde ich sagen. Also, wow. Da. Ja. Das war aber auch nur einer, oder? Ja, das war auch nur einer. So ein Geldbeutel mit Monopoly-Geld immer dabei haben, das dann nichts überfällt. Mit Döner? Ich bin doch, natürlich, die Döner-Mitgliedskarte habe ich zu Kunden-Mitgliedskarten zusammengefasst diesmal. Also noch ein paar andere. Sanifair-Gutscheine, ich weiß nicht, wer noch unter Ihnen leidet. Dafür gibt es doch Pinnwände. Sonnenblenden. Wir kommen zur letzten Frage und Johannes braucht 30 Punkte, um dieses Spiel nach Hause zu holen und die Ehre für das Team Luft nach oben zu sichern. Und die Frage war, nennen Sie etwas, das man außer dem Offensichtlichen auf der Toilette tut? Und du hast gesagt, hattest du gesagt? Putzen, reinigen. Schade drum. Johannes hat gesagt, ich bin dann mal raus, ne? Danke. Reinigen. Ciao, macht's gut. Also ich nehme an, du meinst die Toilette reinigen, meinst du, oder? Ja. Mhm. Putzen reinigen, genau. Das haben gesagt 3 Personen. Nicht 30, sondern 3 sind leider gewesen. Aber eine Null ist ja eigentlich nichts wert und dann kann man die hinten dranhängen. Das heißt, euch fehlen 27 Punkte zum Gesamtsieg. Ihr habt das Finale leider nicht besiegt, aber ihr kriegt trotzdem nochmal einen Applaus, weil ihr euch sehr gut geschlagen habt. Was waren denn da noch so die Antworten? Genau, das will ich natürlich noch sagen. Also Stefan hatte die zweite Antwort mit Handy. Und auf Platz 1 war Lesen. Auf Platz 3 habe ich gedacht, da haben die Eltern geantwortet, nämlich sich verstecken. Mhm. Moment, also, die Eltern im Gedanke von, die Kinder verstecken sich wieder oder im Sinne von, nee, Gott, ich will meine Ruhe für den Kindern. Ja. So würde ich sagen. Man hat mal die 10 Minuten am Tag, wo man die Tür zulassen darf. 4 Leute haben gesagt, Fußnägel schneiden, während sie auf der Toilette. Coole Idee eigentlich. Praktisch gedacht. Ja. Ich weiß nicht. Findest du eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mach das. Während? Nein, nicht während. Ja, so dass die da reinfallen. Ach so, vielleicht haben die Leute das nicht verstanden, als wäre, ja, okay, dann. Sie fragen, ob Bad oder Toilette. Ja, okay. Ja. Eine Person macht auch eine Nasenspülung auf der Toilette. Kreuzworträtsel fehlt eigentlich noch, oder? Sudoku. Sudoku ist dabei, Kreuzworträtsel nicht. Ja. Ich habe auch von meinem Silvester vor der Aufnahme erzählt. Vielleicht auch noch. Ich hatte Silvester auf der Toilette, wer kennt das nicht? Wie schön. Natürlich hatten wir auch das obligatorische Masturbieren und Sex. Mit jemandem auf der Nachbartoilette reden, fand ich noch, ne? Toilette muss ja nicht immer nur zu Hause sein, sondern. Schreiben. Aber wenn man halt in so einer öffentlichen Toilette ist, wo es noch eine Nachbarkabine am Handy gibt. Spielen, ja. Aber jetzt wäre die Frage: Nachrichten schreiben am Handy oder so mit Zettelchen, die man weitergibt? An die Wand hätte ich jetzt gesagt. Oh, an die Wand, stimmt. Oh, sehr gut. Urbane Kommunikation. Ja. War auf jeden Fall eine vielfältige Frage mal wieder. Genau, wir haben es geschafft. Wir haben einen Sieger des Spiels, aber nicht einen Sieger gegen des Spiels. Aber so den halben Erfolg dürft ihr euch auf jeden Fall einstreichen, liebes Team, Luft nach oben. Ja, danke, danke. Also ein halber Erfolg ist besser als. Also ich bin eher enttäuscht. Da drängen sie sich so vor und dann ist das so enttäuschend. Was haben wir denn vom gegnerischen Team jetzt gewonnen? Enttäuscht? Ja, das frage ich mich auch. Also das gegnerische Team kriegt jetzt auf jeden Fall auch erstmal noch einen Applaus für die Antworten, die sie gegeben haben. Sie haben ja auch Punkte erspielt und sie haben klug mitgedacht. Einen Applaus für euch. Becky, von dir hätte ich das nicht erwartet. Wow. Ich habe mehrfach geklickt, gegen den Applaus gab nicht. Von Stefan ja, von Johannes auch. Aber, von dir. Aber das Schöne ist, dass ich das nachher im Schnitt alles nicht korrigieren werde. So, wie viele Runden kommen jetzt, noch? Lang. Jetzt ist mein Ehrgeiz nämlich geweckt. Ruckzuck. Also wir haben ja jetzt dieses Duell zwischen diesen beiden Podcasts beendet. Wie gesagt, erinnert euch, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, es gibt noch eine erste Folge, die könnt ihr drüben bei Luft nach oben hören. Da sind die beiden schon mal gegeneinander angetreten. Mhm. Und vielleicht hat ja ein anderer Podcast Lust, entweder die Jungs von Das Ach oder die Jungs von Luft nach oben nochmal herauszufordern, um auch so eine kleine Duellshow zu machen. Dann meldet euch und vielleicht haben wir bald schon. Also bald oder in etwas fernerer Zukunft. Also wir machen das jetzt nicht übermorgen wieder, aber so demnächst die nächste Runde vom Podcast-Duell. Das wäre doch schön, wenn wir da eine kleine Tradition draus machen. Mhm, genau, ja. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder im Discord von Lano Inc. oder sonst, wo ihr uns kontaktieren könnt, wie ihr es fandet. Wer die wahren Sieger waren, was ihr euch als nächstes für Duelle wünscht. Und wir schauen dann einfach, was wir möglich machen können. Bis dahin, tschüss, gute Zeit und noch vielen Dank an Kathi fürs Zusammenstellen und Durchführen der Befragung und auch an euch, falls ihr mitgemacht habt und geantwortet habt. Grüße gehen raus. Bis danke, dann. Fantastische Moderation in Person von Becky. Ja, super. Dankeschön, Becky. Für sich hat sie wieder den vollen. Ja, aber der ist nicht für mich. Das ist der Applaus für die Sendung. Das ist für, nö, für ist die okay. Team. Ja. Das ist für uns alle. Ach so, ja. Ja, das war ein bisschen aufgeteilt. Ist ja wohl klar. Es weiß ja niemand, dass dieser Sound Applaus Becky heißt, der hier in meinem Soundboard liegt. Tschüss. Tschüss.